up, cause I need a break. But somehow I know it's gonna affect my head. What a bath and dresses and a fancy car. So I better go out looking for my lucky star. Well, I'm gonna get a job, cause I need a break. But somehow I know it's gonna affect my head. What a bath and dresses and a fancy car. So I better go out looking for my lucky star. Thank you.

Poetry. That'll work. Come, sweet slumber, and shroud me in thy purple cloak. Doesn't even rhyme. Is that my tease made? Paranoid. I can't stand tea. Trust me. blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. Putting on the Ritz. Trying hard to look like Gary Cooper. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Move. Control yourself any longer. Come on, shake your body, baby. Do that conga. No, you can't control yourself any longer. Ein erster Blick zurück. Du ließ dich spüren, ich kann's riskieren, woran ich so sehr denk. Ich seh im Zauber deiner Augen, dass du dich vielleicht verschenkst. Du gibst alles, lässt du mich fühlen, was man so Liebe nennt. Ich spüre ein Verlangen, das in mir brennt. Ich lieb dich nicht nur diese Nacht, tief im Innern ist Sehnsucht erwacht. Du, ich will dich, glaubst du, man sieht nicht, was du heute fühlst. Du, ich lieb dich, so wie du bist, die Nacht ist wieder lebend für mich. Woher weißt du von den Träumen, die ein Mann es nach ja, du willst leben und willst geben, was verloren schien. Was diese andere Frau vor Jahren nahm, das hab ich jetzt verziehen. Ich spür Verlangen, neu anzufangen, warum nicht mit dir? Und wie nebenbei hör ich dich sagen, du wohnst nicht weit von hier. Wenn du auch kein Engel bist, ein Traum wird wach in mir. Fehlt mir der Mut zu sagen, ich geh mit dir. Du, ich lieb dich, nicht nur diese Nacht, tief im Innern ist Sehnsucht erwacht. Du, ich will dich, glaubst du, man sieht nicht, was du heute fühlst.

of me. I wish the rain was kind. I want to hold you, baby, hold. Only in your eyes I must look at me. My heart starts missing a beat every time.

will ich dir sagen, ich denk an dich und möchte bei dir sein. Zärtlichkeit in deinen Armen, die du mir schenkst, hat uns heute Nacht vereint. Ein Feuer brennt. Was ist schon eine Nacht? scappa l'ultimo gettone. Vero come il caldo di un abbraccio alla stazione. Bello come quando posso stringerti la mano. Io ti amo. Prepotente come il bacio che ci ha fatto innamorare. Diffidente come un gatto nel lasciarsi accarezzare. C'è una cosa più di tutte che non so dimenticare. Io ti amo. Piccolo, piccolo, piccolo amore. Piccolo, piccolo, piccolo amore. Piccolo, piccolo, piccolo amore mio. Limitante come l'aria di una notte piena estate. Delicato Elektrika Salsa, Elektrika Salsa. Now you know my secret, electronic salsa sound. Observe the desert feedback that's going all around. The magic words I say to you, now open up your ears. Hasam halum gilum dasa, nia gulum lulum sasa. Hasam halum gilum dasa, nia gulum lulum sasa. Elektrika Salsa. Oh, Elektrika Salsa. Yeah. Elektrika Salsa. Yeah. Baba. Salsa, oh, Elektrika Salsa. We'll be right back. Thank you.